ARD. Die. Ihr hört den ARD-Hörspielspeicher. Die ganze Welt des Hörspiels in einem Kanal. In der ARD-Audiothek. Jetzt merken und nichts verpassen. Hey, ich bin Yara. Und das ist Teil 1 von Nixe. In diesem Hörspiel geht es um die Geschichte einer Liebe. Einer Liebe, die zum Albtraum wurde. Zu einer Gefahr. Wir sprechen über Begehren und Lust, Sehnsucht und Sexualität. Aber eben auch über Manipulation, Missbrauch und Gewalt. Und zwar explizit, ehrlich und ohne Scham. Das kann aufwühlend sein, also achte gut auf dich. Diese Geschichte ist meine Geschichte. Und die von Lilly. Von Aminata. Von Levi. Von Tami. Von Bianca. Fatima. Von Valens. Von Nina. Von Shirin. Von Kaya. Wir hoffen, dass du dich dadurch weniger alleine fühlst. Das Wasser ist kalt, meine Muskeln ziehen sich zusammen. Ich atme ein. Ich rieche Frittierfett aus der Cafeteria. Der scharfe Geruch von Chlor sticht in meiner Nase. Ich zähle. Eins, zwei, drei. Ich tauche unter. Alles ist gedämpft, ruhig. Nur ich mit meinen Gedanken. Ich schwimme. Ich schwimme so schnell es geht. Ich will mich nicht erinnern. Fuck. Tonja, ich bekomme keine Luft. Hey, entspann dich. Ich lass dich doch nicht ertrinken. Ich zieh mir die Schwimmbrille vom Kopf, reib mir meine brennenden Augen. Langsam sehe ich klarer. Ich hätte es viel früher bemerken müssen. Wie konnte ich nicht mitbekommen, was oben passiert, während ich unter Wasser war? Während ich unten im Wasser war. Nixe. Ein Hörspiel in 6 Kapiteln. Von Tia Morgan. Kapitel 1. Einatmen. Hey Leute, ich bin's, Yara. Willkommen in der neuen Folge von Open Frequency, dem Podcast, in dem wir über alles rund um Begehren, Beziehung und Sex sprechen. Und zwar frei von Scham und Tabus. Vor 2 Jahren hätte ich mir nie im Leben vorstellen können, dass ich mal einen der erfolgreichsten deutschen Podcasts hoste. Eine Sache. Also ich war ja neu in der Stadt und gerade fertig mit meinem Studium, von dem meine Eltern bis heute nicht verstehen, was ich da eigentlich 6 Jahre lang gemacht habe. Aber hier bin ich. Dank ziemlich vieler glücklicher Zufälle und vor allem einer durchfeuerten Nacht, in der Henry die Idee für diesen Podcast hatte. Ihr seid einfach so eine heftig tolle Community. 2 Jahre und 100 Folgen später. Also, Happy Birthday an uns alle. Happy Birthday to you. Oh. Happy Birthday. Mein Gott, wie süß bist du denn? Sina, seit Tag 1 die beste Redakteurin, die ich mir vorstellen kann. Happy Birthday to you. Absolutes Recherche-Genie. Was ist das schon wieder für eine heftige Torte? Vanille-Himbeer mit weißer Schokomousse, Blaubeerkompott und Pistazien. Oh, das sieht mega schön aus, Sina. Irgendwie fast so korallenmäßig. Sekt? Unbedingt. Oh, danke. Ja, cheers. Auf den tollsten Podcast der Welt. Nein, auf dich. Ohne dich gäbe es das alles überhaupt nicht. Du musst pusten. Erst noch ein Foto. Komm her. Okay. So? Oh, wie du grinst. Ich markiere dich, ja? Ja, klar. Okay, Planung der nächsten Folgen? Yes. Hey, Love. Ja, herzlichen Glückwunsch, Miles. Henry. 2 Jahre Podcast. Mein bester Freund seit der 8. Klasse. Dann gehen wir feiern. Heute Abend ist ein Polar die Sweat. Leute sagen ja, ich bin extrovertiert. Aber Henry... Du bist zum Schwimmbad? Ja, gerade angekommen. Soll ich später einfach bei dir vorbei und dann ziehen wir weiter? Yes. Komm einfach her, ich bin eh gerade immer bis spät im Studio. Okay, cool. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auch auf dich, Maus. Meine Mutter hat mir das Schwimmen beigebracht. Da war ich 5. Von da an war ich nicht mehr aus dem Wasser zu bekommen. Normalerweise versuche ich immer gleich morgens schwimmen zu gehen, dann habe ich das Becken fast für mich allein. Aber heute bin ich spät dran und jetzt ist die Hölle los. Mir ist kalt, als ich auftauche. Die Haut an meinen Fingern ist so aufgeweicht. Ich wickel mich in mein Handtuch, drücke kopfüber meine Haare aus, als... Na, ganz schön aus der Puste gekommen. Ich drehe mich um und Tonja steht direkt hinter mir. Na, gehst du immer noch schwimmen? Obviously. Ja. Was machst du hier? Ja, ich bin wieder zurück. Ganz zurück. Ganz zurück. Ich arbeite wieder hier. Okay. Und ich wohne wieder hier. Schön. Seit letzter Woche. Ihre Haare kleben nass an ihrem Kopf. Feine Wassertropfen laufen über ihre Schultern in kleinen Bächen die Arme runter. Und gut, dich zu sehen. Wirklich. Ja, ich auch. Aber bin ein bisschen überrascht jetzt. Es kommt ja selten vor, dass mir die Worte fehlen, aber... Aber ich war mir unsicher, ob du das wollen würdest, deswegen habe ich nicht geschrieben, aber ja. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Vielleicht hast du ja Bock, mit mir einen Kaffee beizutrinken, hier. Oh, komm schon, Henry. Nicht schon wieder. Mach auf. Bitte. Es ist arschkalt hier draußen. Oh shit, hast du lange hier draußen gewartet? Ich hab dich angerufen. Ich hab's nicht gehört, es tut mir leid. Willst du einen Kaffee? Ja, gerne. Oha, ist die neu? Luxus oder was? Kann sich halt nicht jeder so ein fancy Studio leisten wie du. Danke. Okay, rate, was passiert ist. Was? Tonja ist zurück. No way. Ja, ich weiß. Sie stand gerade einfach hinter mir im Schwimmbad. Und dann habt ihr gesprochen, oder was? Sie wohnt jetzt wieder hier. Okay, krass. Und sie hat gefragt, ob wir mal einen Kaffee trinken gehen. Auf entspannt. Tonja und ich hatten einen Sommer zusammen. Es waren nur 8 Wochen, aber die waren total intensiv. Und dann war sie von einem auf den anderen Tag einfach weg. Hat mir nur eine kurze Nachricht geschrieben, sonst nichts. Ja, ich bin schon irgendwie neugierig zu hören, was passiert ist. Als ich Henry davon erzähle, frage ich mich, ob ich mir das alles nur eingebildet habe. Stand sie wirklich gerade einfach vor mir? Und habe ich echt zugestimmt, sie wiederzusehen? Okay, was bedeutet der Blick? Na, was wohl? Zeigst du mir jetzt was? Was soll ich dir denn zeigen? Irgendwas, woran du gerade arbeitest? Das ist alles noch nicht gut. Alles, was du machst, ist heftig. Hör auf, du würdest nie ehrlich sagen, wenn du was schlecht findest. Ich kann auch nichts dafür, wenn alles mega gut ist, was du machst. Hm. Ja, okay. Warte, den habe ich gestern gemacht, aber der ist echt noch nicht fertig. Mhm. Sina und ich sind im Studio und hören die ganzen neuen Nachrichten an, die HörerInnen uns zugeschickt haben. Also, wie wir damit umgehen, also wenn die Fantasien so im Widerspruch zu den politischen Werten stehen. Hey Yara, Also meine Partnerin ist Sexarbeiterin und so habe ich sie auch kennengelernt. Und also am Anfang war das auch irgendwie so gar kein Problem für mich. Aber je länger wir zusammen sind, desto... Und zwar war ich mal in einer Beziehung mit einer Frau 2 Jahre lang. Ich war so krass verliebt. Es war eine super intensive Zeit. Und ich habe das gar nicht so richtig gemerkt. Es war wie so ein schleichender Prozess. Aber irgendwie so nach und nach ist die Beziehung immer schwieriger geworden, weil sie total oft ausgerastet ist. Ich habe das aber, wie gesagt, gar nicht so richtig selber gemerkt, sondern da mussten mich erst meine Friends darauf hinweisen. Also viele haben zu mir gesagt, hey, du hast dich irgendwie verändert, irgendwas ist anders. Und ich würde mich super freuen, wenn du mal darüber was machen könntest, dass halt auch in queeren Beziehungen so Gewalt passieren kann. Puh, krass. Wow. Das letzte Thema müssen wir auf jeden Fall machen. So toxische Beziehungen und sowas? Ja, ich würde eher sagen Gewalt in Beziehungen, oder? Mhm. Weil toxisch kann ja mittlerweile wirklich alles sein. Ja, keine Ahnung, alles klar. Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Ey, also da machen wir die Folge direkt als nächstes. Nee. Lass mal ein bisschen nach hinten schieben, weil dafür würde ich gern mehr recherchieren. Okay, dann lass die Folge als letztes machen. Im Oktober? Perfekt. Ja, also, ja, keine Ahnung, erzähl mal, wie geht's dir? Wie war dein Jahr? Keine Ahnung. Oh, fuck, ich bin ein bisschen aufgeregt, dich zu sehen, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht, bei mir ist irgendwie alles beim Alten, dann erzähl du lieber mal. Bei mir ist immer noch Henry, ein bisschen schwimmen, Podcast. Okay. Tonja und ich teilen uns eine Schale Pommes. Sie dreht den Ring an ihrem Daumen. Sieht mich direkt an, während sie spricht. Sie hat immer noch diese Wirkung auf mich. Ich schaff's kaum, ihren Blick zu erwidern. Als wir uns kennengelernt haben, war ich neu in der Stadt. Die Schwimmgruppe hatte ich online gefunden. Ich musste mich ziemlich überwinden, hinzugehen. Neue Gruppen sind für mich immer super anstrengend. Hey, bist du die Trainerin? Ja, bin ich. Willst du mitmachen? Ja. Sie waren etwa so groß wie ich. Breite Schultern, dunkelblauer Badeanzug und ihre Haare. Ja, okay, dann ab ins Wasser. Okay. Alle anderen waren viel fitter als ich. Ich wollte einfach nur, dass das Training endlich vorbei ist. Okay, kommt schon, Leute. Noch 2 Bahnen, Ellbogenhöhe. Erstmal fand ich Tonja ziemlich einschüchternd. Strengt euch an, gebt jetzt alles. Ich konnte ihr Gesicht so gar nicht lesen und... irgendwie dachte ich, sie würde mich nicht besonders mögen. Okay, Leute, das war's. Raus aus dem Wasser. Nicht schlecht dafür, dass du nur beim Unisport mitgemacht hast. Also an deiner Technik müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber da kann man auf jeden Fall noch was rausholen. Danke. Wir gehen noch Pizza essen nebenan. Ich bin ziemlich müde. Ich glaube, ich... Also, das war keine Frage. Pizza essen, danach gehört quasi zum Training. Okay, ja, ich komme mit. Ich habe auch ziemlich Hunger. Eben. Ich ging also mit der ganzen Gruppe essen. Sie setzte sich neben mich, bestellte für mich das Gleiche wie für sich. Es war, als wären wir nur zu zweit. Sie war so interessiert an mir. Und irgendwann waren dann wirklich nur noch wir beide übrig. Ja, man hört es irgendwie voll, dass du so... professionell bist. Okay, voll die schöne Stimme, ja, ist aber so. Und du, was machst du? Keine Ahnung, ich versuche gerade so ein bisschen herauszufinden, was ich im Leben machen möchte. Aber ja, also ich habe das mal ein bisschen professioneller gemacht. Ich war mal im Nationalteam. Wow. Und sie war am Höhepunkt ihrer Karriere, als sie mit dem Schwimmen aufhören musste. Manchmal so ist, halt Unfall. Sie erzählte mir von ihrer Depression in den Jahren danach und wie lange es gedauert hat, bis sie wieder so richtig auf den Füßen stand. Ich konnte so mitfühlen. Oh Gott, sorry. Ich war gerade ein bisschen am Oversharen. Nee, Quatsch. Also ich habe doch gefragt. Und als die Pizzeria irgendwann zumachte, gingen wir in die Bar nebenan. What? Du hast noch nie Flipper gespielt? Ja, oder wieso? Bin ich gut. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wie alt bist du? 25. Ah. Hä, wieso? Warum, wie alt bist du? Ist das ein Altersding, oder? Was? Bisschen älter. Okay, wie 29, oder was? Nee, 34. Deshalb hast du schon so viel erlebt und bist so weise. Was soll das Flipper denn jetzt heißen? Und als die Bar zumachte... Hey, soll ich dich nach Hause fahren? Hey, du bist doch total betrunken. Was? Nein, guck, ich kann mit meinem kleinen Finger die Nase berühren. Okay. Also, steig ein. Während der Fahrt stellte sie mir 1000 Fragen. Als ich klein war, musste mein Vater mir das jeden Abend vorlesen. Ey, wirklich. Meine auch. Ey, und wusstest du, dass Hans Christian Andersen gay war? Ja, voll. Ist doch so krass, oder? So. Und angeblich hat er die Geschichte dann genau an dem Tag geschrieben. Als sein Crush eine Frau geheiratet hat. Genau. Das ist so sad. Und dann dieses Märchen, in dem er seine unerwiderte schwule Gay-Love irgendwie verarbeitet, das ist schon... Ich hatte noch nie jemand so angesehen wie sie. Aber es macht irgendwie auch krass Sinn, oder? Ja, voll. Homosexuelle Liebe. Ja, keine Sprache, ja. Bla, und dann die Meerjungfrau. Die ihre Stimme verliert? Ja. Komplett. Ich konnte nicht erwarten, Henry davon zu erzählen. Aber an sich finde ich, Nixon sind eh die viel cooleren Meerjungfrauen. Wieso? Weil sie Männer verführen und sie dann umbringen? Tonja sah kaum auf die Straße. Aber ich fühlte mich sicher neben ihr. Was hat dich eigentlich in die Stadt gebracht? Eigentlich bin ich nur wegen Henry hergezogen. Das ist mein bester Freund. Okay. Ja, erzähl mir mal von ihm. Also, wir kennen uns schon ewig. Er ist einfach der Einzige, mit dem ich noch befreundet bin aus der Schulzeit. Und wir lieben uns, aber wir sind wie Geschwister, weißt du so? Mhm. Also, wir kämpfen und dann streiten wir und dann können wir nicht ohne einander und dann haben wir uns richtig lieb. Und okay. Warum streitet ihr? Ach, das sind nur Kleinigkeiten. Der ist oft einfach ein bisschen überdreht und das nervt und dann, ja. Keine Ahnung. Als wir bei mir zu Hause ankamen, hatte ich ihr gefühlt schon mein halbes Leben erzählt. Ja. Ja. Kerzen anmachen? Vielleicht Musik? Okay. Cool. Was hörst du gerne? Egal. Hab ich eine Playlist? Ja, okay. Tschüss. Ich konnte nicht glauben, dass wir uns wirklich erst seit 8 Stunden kannten. Mhm. Und wann hast du das realisiert? Ist okay? Mhm. Also so richtig, richtig. Erst vor so 1,5 Jahren. Eigentlich war es erst ein halbes Jahr her, aber das wollte ich irgendwie nicht zugeben. Also ich war 5 Jahre mit meinem Ex-Freund zusammen und... Sie nickte, während ich erzählte. Das ist auch eigentlich schön. Wandte ihren Blick nicht von mir ab. Sie verurteilte mich nicht. Gefühl. Sie stellte Fragen. Er war auch echt liebevoll und ich weiß auch einfach, dass er mich geliebt hat und dass das immer so sein wird. Aber ich weiß nicht, ich hatte einfach so Schuldgefühle, das war richtig schwierig. Noch ein People-Pleaser. Ja, so schlimm, ey. Lass mich raten, du bist Fische. Nee, warte. Nee, warte, warte. Waage und Aszendent Fische. Ja? Yeah? Sie gab mir das Gefühl, verstanden zu werden. Ich konnte nicht aufhören, ihre Lippen anzusehen. Das Muttermalen der Kerbe auf ihrer Oberlippe. Ich wollte sie einfach küssen, aber ich... Normalerweise mache ich sowas nicht, aber ich würde dich gerade unglaublich gern küssen. Was meinst du mit, du machst sowas nicht? Naja, ich bin deine Trainerin und ich will nicht, dass... Okay, also wenn es darum geht... Dann suche ich mir einfach ein anderes Schwimmteam. Das fände ich aber auch sehr schade. Keine Sorge. Es wird niemand erfahren. Kein Gossip, kein Drama oder so, versprochen. Sie zog die Ringe von ihren Fingern. Und zum ersten Mal in meinem Leben berührte ich den nackten Körper einer anderen Frau. Magst du das? Ja. Ja. Ich war so aufgeregt. Oh Gott. Ich wollte, dass es nie mehr aufhört. Guckst du so? Ist was? Nee. Alles gut. Okay. Jetzt sitze ich einfach wirklich wieder hier mit ihr in der Cafeteria im Hallenbad. Ja, wie läuft denn mit dem Podcast eigentlich? Gut, läuft richtig gut. Ja. Cool. Als wir uns letztes Mal getroffen haben, du und ich, das war unser 2-jähriges. Hä? Wie cool! Ja, voll verrückt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wow. Ich habe deinen Podcast ja manchmal gehört. Was? Ja. Wenn ich deine Stimme irgendwie gehört habe, dann habe ich dich nicht mehr so krass vermisst. Aber du machtest den Podcast doch nie. Ich habe den Podcast geliebt, wirklich. Wirklich? Das ist richtig, ja, ich habe das geliebt und vor allem, du hast so eine schöne Stimme. Okay, hör auf jetzt. Nein, wirklich. Ich habe dich vermisst. Warum hast du dich dann gar nicht mehr gemeldet? Wahrscheinlich, weil ich nicht wusste, ob du von mir hören willst nach dieser ganzen Aktion von mir und ja. Ja, ich war schon sehr pissed. Ja, verstehe ich auch. Es tut mir auch leid, also sorry, ich habe die ganze Mayo gegessen. Warte, ich hole noch was, okay? Nee, nee, Quatsch, bleib sitzen. Ich mag Ketchup sowieso viel lieber. Du hast doch Mayo geliebt. Ja, Dinge ändern sich. Krass. Warum bist du zurück? Ich habe mich nochmal auf eine alte Beziehung eingelassen. Ja, ich weiß. Ey, das war einfach richtig dumm. Ist richtig verrückt, also ist, ja, egal. Ich weiß, ich bin auch keine Heilige. Yep. Du weißt es auch, ja, yep. Ich weiß. Sie wirkt nervös. Ja. Und was denkst du? Ich will sauer auf sie sein, aber jetzt, wo sie vor mir sitzt und wie sie mich ansieht. Nichts, ich denke nichts. Nichts, sicher? Ja, nee. Naja, es war schon einfach echt uncool. Ja. Ich weiß, es tut mir auch leid und dass ich das nicht kommuniziert habe und nicht kommunizieren konnte und ja, sorry. Ist okay. Ja. Jetzt sind wir ja hier. Ja. Und ich bin auch richtig happy, dass wir jetzt uns wieder so sehen können und sprechen können und hier sind und Alter, ey, diese Beziehung, die ich hatte, die war einfach völlig krank, wirklich. Das ist so krass. Also, wenn ich dir eine Sache raten kann, dann date wirklich niemals eine Person, die noch keine Therapie gemacht hat. Okay, alles klar. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele auf unseren Aufruf melden. Hey Yara, ich habe gerade deinen Aufruf gesehen. Wie kann ich mitmachen? Ich habe selber Gewalt in einer lesbischen Beziehung. Eine Freundin hat mir deinen Aufruf weitergeleitet, also, und ich würde voll gerne wenn mitmachen. Wenn du noch jemanden suchst. In einem Café treffe ich die erste Interviewpartnerin und ich fühle mich echt bescheuert, das überhaupt zu denken, aber sie sieht komplett anders aus, als ich es erwartet habe. Keine Ahnung, was ich erwartet habe, aber definitiv nicht diese fast 1,80 Meter große, durchtrainierte Person. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir. Ich finde es super, dass du das machst. Hast du genug zu trinken? Wir können auch jederzeit eine Pause machen. Alles perfekt. Danke. Okay, dann starte ich jetzt mal die Aufnahme. Also, als erstes würde mich interessieren, wie ihr euch kennengelernt habt. Abends sitze ich in meiner Küche am Laptop und transkribiere das Interview. Nach unserem Kennenlernen ging alles ziemlich schnell. Ich meine, es war super intensiv mit ihr. Ich hatte einfach das Gefühl, es macht alles Sinn. Ich bin da, ich lebe, ich bin präsent. Ich hatte irgendwie mein ganzes Leben vorher das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist nicht richtig. Ich hatte immer Probleme, Menschen an mich ranzulassen. Und mich wirklich zu öffnen und auch mit Sex hatte ich totale Schwierigkeiten, mich fallen zu lassen. Und mit ihr habe ich plötzlich verstanden, ich habe einfach 36 Jahre lang das falsche Leben gelebt. Ich habe dann meinen Mann verlassen und natürlich irgendwie auch unsere ganzen Freunde. Und für meine Familie war das mega schlimm. Und als dann alles, ja, als alles vorbeiging irgendwie, ich konnte das nicht von meiner Familie zugeben. Die dachten eh schon, ich habe alles über Bord geworfen wie so eine Verrückte. Und zu denen gehe ich doch da nicht hin und frage die um Hilfe und sag, Meine Frau kontrolliert mich komplett, kontrolliert meinen Alltag, ich kann nicht aus dem Haus raus, kontrolliert die Finanzen. Und ich habe Angst, dass sie mich irgendwann umbringen wird. Hey, hey. Hier, dein Lieblingsbier. Dann erinnerst du dich noch? Na klar. Danke. Gerne. Ja, ich mach dir auch. Danke. In den Wochen nach unserem Treffen schreiben wir fast jeden Tag. Oh, und nein, dann nein. Sehen wir uns wieder. Jo. Cheers. Cheers. Wir laufen eine Weile am Kanal entlang und ich bin irgendwie ziemlich aufgeregt. Erinnerst du dich noch an die Bank da? Du meinst die Bank, auf der du mir aus Versehen die Nasenhaare abgefackelt hast? Ja. Möglicherweise war ich da ein bisschen nervös. Ja, aber nur möglicherweise. Irgendwann setzen wir uns ans Ufer. Guck mal. Hier. Das habe ich gefunden und ich dachte, das ist vielleicht was für deine Recherche. Lies mir was vor. Echt jetzt? Ja. Okay. Warte. Ich dachte immer, der Ausdruck "Nichts ist so sicher wie die eigenen vier Wände" bedeutet, das eigene Haus sei ein sicherer Ort. Aber in Wirklichkeit bedeuten Redewendungen mit Häusern oft das Gegenteil von Geborgenheit und Sicherheit. Ein Kartenhaus stürzt zum Beispiel unweigerlich ein. Wenn wir im Glashaus keine Steine werfen, dann weil das Haus hoch zerbrechlich ist. Ich beobachte Tonja beim Vorlesen, wie die eigenen vier Wände, wie sie die Augen zusammenkneift und sich immer wieder mit der Hand die Strähnen aus der Stirn streicht. Statt eines gemeinsam bewohnten, schutzbietenden Bauwerks bedeutet es nur, dass die Person in der Machtposition sicher ist. Ich könnte ewig so sitzen und ihr zuhören. Alle anderen müssen Angst haben. Was ist das? Archiv der Träume. Habe ich gestern im Buchladen gefunden und musste an deinen Podcast denken. So sweet von dir, danke. Ich finde es krass, wie viele Bücher du immer liest. Und ich mag es, wenn du mir vorliest. Ja? Sehr. Ich muss dir was gestehen. Was? Was denn? Stimmt nicht, dass ich vor dir schon mal Sex mit einer anderen Frau hatte? Ich weiß. Wie? Hä? Ich hab das doch gespürt, wie aufgeregt du warst. Was? Ja. Hä? Überhaupt nicht. Hä? Natürlich. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich lande irgendwie am Ende immer mit Frauen, die vor mir hetero waren. Mhm. Fühlst du dich vielleicht einfach gerne überlegen? Naja, also ich bin Skorpion mit Löwe, Aszendent. Okay, bye. Nee. Nein, ciao. Gefährlich. Irgendwann schaue ich aufs Handy und... Fuck. Oh mein Gott, es ist voll spät. Wieso, hast du noch was vor? Ja, eigentlich schon, aber... Ich bin mit Henry verabredet. Was? Aber du willst nicht? Doch, ich... Oh shit, ich bin jetzt schon viel zu spät. Hey, soll ich dich irgendwo hinbringen oder... Ey, du sagst ab. Und wir gehen noch Flipper spielen? Oh Gott. Ja? Ja, ich würde richtig gern, aber ich kann das echt nicht bringen. Ja, natürlich kannst du das bringen. Wenn ich er wäre, ich würde es definitiv verstehen. Klar würdest du. Okay, warte, ich bin gleich wieder da, okay? Mhm. Hey du, ich wollte dich fragen, ob es vielleicht für dich okay wäre, wenn... Nee, fuck... Henry Love, ey, es tut mir mega leid, aber ich fühle mich irgendwie den ganzen Tag schon richtig mies und ich habe mich gerade nochmal hingelegt und wollte jetzt eigentlich los, aber die Kopfschmerzen, die werden einfach irgendwie immer krasser und ich muss leider absagen, es tut mir mega leid. Ich melde mich einfach morgen bei dir, okay? Aber du kannst auf jeden Fall Updates schicken, weil ich will wissen, wie dein Treffen lief. Okay. Und alles okay? Yes. Ja? Ja. Okay, then let's go. Let's go. Wir spielen Flipper und Tonja gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Nee, lieber nicht. Ey, warte kurz, ich gehe kurz auf die Toilette, okay? Ich gehe auf Instagram. Hey Leute. Leute, ich könnte ausrasten. Ne? Ihr wisst nicht, was im Krankenhaus wieder passiert ist. Ich habe einen Transmann zur Gebärmutterentfernung auf. Leute, ich sag's euch, wie es ist, aber dieses Buch, it had me in a chokehold, weil ich konnte nicht aufhören zu reden. Leute, Happy Pride! Okay, ich habe jetzt 3 Outfits und ich brauche eure Hilfe, um... Sexpositivität klingt super, bis man dann noch merkt, dass es Täter schützt. Im bekannten Berliner Club Kit Kat wurde eine Frau mutmaßlich ver... Ich treffe morgen einen Hollywood-Star und dafür brauche ich noch ein Outfit. Es ist ein Ex-Freund von Miley Cyrus. Ich habe verschiedene Optionen mit verschiedenen Vibes. Willst du noch was trinken? Ja, gerne. Ja? Ich hätte gerne noch... Okay, Fuck. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Was ist passiert? Scheiße. Fuck. Was ist denn los? Oh, fuck. Yara, was ist los? Ich bin so dumm, Mann. Ich habe vorhin Henry abgesagt und habe gesagt, ich bin krank. Und jetzt habe ich gerade ein Foto von hier geteilt. Und er hat's gesehen. Oh, ja, ey, komm. Oh Gott. Das ist doch wirklich nicht so schlimm. Na ja. Hey, Yara, das wird er verstehen. Der also, wird krass sauer sein. Nein, es ist doch, jeder denkt sich mal irgendwie eine Ausrede aus und dann wird alles wieder, irgendwie wieder gut sein, okay? Hey, ganz sicher. Hey, 2 Bier noch, bitte. Irgendwann wird es draußen hell. Hast du Hunger? Oh Gott, ich bin so hungrig. Ich glaube, ich war noch nie so hungrig in meinem ganzen Leben. Die Sonne geht auf. Und die ersten Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit und wir saßen dünn zum Frühstück. Und ich fühle mich so, so unfassbar lebendig. Habe ich was im Gesicht? Nein. Nein, du siehst einfach voll schön aus. So mit der Sonne in deinem Gesicht. Unsere Hände berühren sich und ich habe so krass Lust, sie zu küssen. Ich würde dich gerade wahnsinnig gern küssen. Mach doch. Wollen wir gehen? Mhm. Oh, du bist so krass gut. Oh, du riechst nach Chlor. Wir schaffen es nur in den nächsten Hauseingang. Kapitel 3. Luft anhalten. Ich verstehe halt einfach nicht, warum du mich annimmst. Ich meine, als ob ich das nicht verstehen würde. Naja, du kannst schon immer nicht so gut ab, wenn man dir jetzt kurzfristig absagt. Okay, es tut mir leid. Mhm. Ich wollte dir einfach nicht das Gefühl geben, dass ich dich jetzt vernachlässige, nur weil Tonja plötzlich wieder aufgetaucht ist. Du willst mir nicht das Gefühl geben. Ja. Aber du tust es. Nein, ich tue das nicht. Wir haben uns einfach krass lang nicht gesehen und dann... Ich habe halt... Mio, kommst du? Wir müssen los, deine Mama wartet. Bitte, Henry. Kann ich mitkommen? Willst du laufen oder in den Buggy? Henry. Buggy? Es war dumm. Ja, es war dumm. Richtig dumm. Und du hast dein T-Shirt verkehrt herum an. Shit. Hast du Mios Eltern jetzt eigentlich gefragt, ob du mehr Geld bekommen kannst? Eine junge Frau gegenüber. Ich schätze, sie ist ungefähr so in meinem Alter. Ihre Fingernägel sind rot lackiert. Selber Ton wie ihr Lippenstift. Ich habe in einer Beziehung erlebt und ich glaube, ich konnte deshalb am Anfang diese ganzen Ausbrüche gar nicht verstehen und einordnen. Sie erzählt, dass ihre Ex-Partnerin in ihrer Kindheit Gewalt erlebt hat. Ganzen Leben und ich habe mich einfach sehr privilegiert neben ihr gefühlt und dachte, ich kann ihr irgendwie helfen, wenn ich ihr quasi nur ganz viel Liebe gebe, dann... Den ganzen Tag habe ich nichts von ihr gehört. Ich habe so Angst, dass sie sich nicht bei mir meldet. Aber dann am Abend, endlich. Hey, ich versuche immer noch zu verarbeiten, was gestern Nacht passiert ist. Es war unglaublich schön mit dir und, oh Gott, sorry, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen will. Ich wollte mich einfach nur melden, I guess. Ich hoffe, dir geht's gut und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Natürlich sehen wir uns wieder. Ja, mein Tag. Das hat mich doch noch nie gestört. Vielleicht gefällt mir das ja. Ich find's so krass, weil ich habe jahrelang echt gedacht, dass ich Penetration hasse. Ich schäme mich überhaupt nicht, ihr das zu sagen. Das ist wirklich gar nicht den Eindruck gemacht. Ich weiß. Aber mein Körper war einfach die ganze Zeit schlauer als ich. Der wusste schon lang vor mir, dass er eigentlich was anderes will. Ja? Mhm. Und was? Und dich? Ich hole mal was zu trinken, ja? Mhm. Wir verbringen die ganze Nacht zusammen. Das braucht der kleinen Meerjungfrau. Wir schlafen keine Sekunde. Um den Prinzen für sich zu gewinnen, wandte sie sich an die Meerhexe. Würdest du auch deine Stimme für mich aufgeben? Und mein Fischschwanz. Als wir am nächsten Morgen aufwachen, liegen wir genauso eng umschlungen, wie wir eingeschlafen sind. Oh, shit. Ich muss los. Ich habe diesen Interviewtermin in einer Stunde. Nein. Bitte bleib hier. Ich kann nicht. Doch, du kannst absagen. Du bist krank. Du hast doch deine Tage und hast richtig krasse Krämpfe. Und ich muss mich um dich kümmern. Ich mache dir eine Wärmflasche. Bleib hier. Das kann ich nicht bringen. Nicht so kurzfristig. Na klar kannst du das bringen. Jede Frau versteht das. Sei doch nicht immer so unfassbar korrekt. Bitte. Cosmo will auch, dass du bleibst. Okay. Ja? Ja. Ich schreib ihr. Ja. Oh, ich wünschte, wir müssten nie wieder arbeiten. Ja, nie wieder arbeiten und für immer hier bleiben. Mhm. Nur wir beide. Cosmo hat Hunger. Ja, der hat immer Hunger. Der leidet voll. Darf ich ihn füttern? Ja, hoffnungslos, wie der einfach immer alle um den Finger wickelt. Okay, weißt du was? Ich hole uns Croissants. Du weißt, was ich brauche. Klar weiß ich das. Bis gleich. Oh, komm her. Ich hab dich auch vermisst. Okay, Hot Take. Ich glaube, dass ich Overmatcha bin. Ich weiß, ich habe mir literally auf Amazon gerade für 50 Euro ein Matcha-Set Oh mein Gott, Leute, ich bin so froh, endlich eine queer-sensibilisierte Therapeutin gefunden zu haben, nachdem meine Letzte mir quasi gesagt hat, dass ich eine zu große Sache aus meinem Lesbischsein mache. Ich meine, hallo? Leute, okay, ich habe News. Ich habe mich gestern zum ersten Mal auf ein Speed-Dating gewagt und... I'm telling you, es war wild. Ich hab... Update-Zeit. Letztes Mal habe ich euch zugegeben beim Quatschen, dass ich noch gar nicht fertig bin mit meinem Buch. Und jetzt habe ich es abgegeben. Bist du immer noch bei Tonja? Ruf mich an, wenn du kannst. Ich muss dir was erzählen. Oh mein Gott, erzähl bitte. Erinnerst du dich an dieses sweet Couple, das ich dir auf Feed gezeigt habe? Wir haben uns gestern getroffen und oh mein Gott, es war so süß. Also erst dachte ich so, okay, ist das jetzt hier so ein Ritual Sacrifice, weil einfach überall Kerzen standen. Ich war so, Digga, alles klar, gleich komme ich hier nicht wieder raus. Ey, was teilst du schon wieder für sexy Fotos in deiner Story? Ja, musst du halt schnell wieder nach Hause kommen. Oh. erstmal hier dein Kaffee. Danke. Und dein Croissant. Hm. Oh, fuck, ich brüsse so alles voll hier. Das ist voll geil. Ja. Mm. Lecker. Mm. Ich habe gestern Nacht von dir geträumt. Oh, und was? Dass du dich in eine andere verliebt hast. Was? Nein, nein, niemals. Ich war auch aus dem Schwimmteam und ich war die ganze Zeit mit euch und ich konnte nichts machen. Letztens im Podcast, da hast du sowas gesagt wie, dass du irgendwie nicht mehr an monogame Beziehungen glaubst. Wundert dich das? Also, wir haben doch selbst die Erfahrung gemacht, dass... Was? Naja, diese Sehnsucht nach dieser einen Person, die man bis ans Lebensende liebt und sonst niemanden. Das ist doch ein Märchen. Also ein schönes, aber es ist halt nicht realistisch. Hast du Angst, verletzt zu werden? Ja, nein, ach. Ich glaube, Liebe ist halt einfach viel komplizierter. Weißt du, ich will irgendwie nicht, dass du daraus, wie ich mich letzten Sommer verhalten habe, irgendwelche Schlüsse ziehst. Mir ging es da einfach mit mir selber schlecht, ja? Ich war da irgendwie nicht ganz bei mir. Und ja, als meine Ex dann wieder aufgetaucht ist, da habe ich, also ich habe da komplett was reinprojiziert, das eigentlich schon lange nicht mehr da war. Ja. Verstehst du? Ja, das verstehe ich schon, aber... Ich habe diesen Fehler halt einmal gemacht, aber ich werde ihn ganz bestimmt nicht zweimal machen. Es ist einfach so ein krankes Glück, seine zweite Hälfte zu finden. Warum sollte ich das wegwerfen? Hallo Leute, Yara hier. Willkommen in einer neuen Folge von Open Frequency, dem Podcast, in dem wir über alles rund um Begehren, Beziehung und Sex sprechen, und zwar frei von Scham und Tabus. Wie immer starten wir mit einer Nachricht, die mir eine Hörerin geschickt hat. Sie beschäftigt sich mit der Frage... Ganz kurz, Yara, hat da gerade was vibriert? Sorry, ich habe vergessen, mein Handy auf Flugmodus zu stellen. Okay, dann alles nochmal. Okay. Wie immer starten wir mit einer Nachricht, die mir eine Hörerin geschickt hat. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie wir mit sexuellen Fantasien umgehen, die so komplett konträr zu unseren politischen Einstellungen sind. Also zum Beispiel... Tonja und ich halten es kaum einen Tag ohne einander aus. Ich schlafe mit Nachrichten von ihr ein. Ich wünschte, du würdest gerade neben mir liegen. Mein Bett fühlt sich viel zu groß an, ohne. Und ich wach mit Nachrichten von ihr wieder auf. Es sind noch nicht mal 7 Stunden rum und ich vermisse dich schon wieder so krass. Wir schicken uns Songs, die uns aneinander Kennst erinnern. Du den schon? Ich musste an dich denken. Wir können nicht genug voneinander bekommen. Schickst du mir ein Bild von dir? Das ist einfach viel zu hot. 2 Tage sind rum und ich habe schon wieder total vergessen, wie du aussiehst. Ich nehme mir fest vor, es diesmal langsam angehen zu lassen. Es sollte verboten sein, so sexy zu Aber sein. Aber alles, woran ich denken kann, ist, dass ich sie wiedersehen will. Wie strahlst du so? Was ist los bei dir? Keine Ahnung. Danke. Hast du einen Crush vielleicht? Maybe teeny tiny. Ja, genau so sieht ein Mensch aus, der einen Crush hat. Teeny tiny crush. Okay. Nein. Auf wen? Ich weiß nicht. Es ist halt alles noch voll frisch. Deswegen weiß ich nicht. Und das ist vielleicht auch nicht so schlau, weil, keine Ahnung. Warum? Was denkst du? Wir haben schon mal gedatet. Ah, sag nicht, es ist die von letztem Sommer. Doch. Wow, okay. Gönn dir doch einfach so einen Sommercrush, es gibt nichts Besseres. Schon, oder? Ja, voll. Und sie ist wirklich cute. Cheers. Ich weiß, sie mich nicht mehr, bleib nicht weg, bis zu Nein? Doch, ohne Scheiß. Ich glaube, ich brauche dich als hier Backup-Vocals auf meinem Ding. Ach, okay, jetzt erzähl weiter. Nichts. Ich habe ihm die Dropbox mit dem Song geschickt und seitdem nichts mehr gehört. Kannst du einfach mal dein Handy weglegen? Sorry. Okay, sorry. Jetzt erzähl weiter. Bitte. Ja, ich muss halt jetzt abwarten. Aber wäre echt gut, wenn das klappt. Also langsam wird's knapp mit meiner Kohle. Was machst du? Hörst du das nicht? Nee. Ist irgendwie undicht. Was denn? Wie so Tropfen, so Regen oder so. So ein Tropfen, ein. Okay. Okay. Mach nochmal von vorne, ich mach eine Story. Was? Fang nochmal an. Tanja und ich gehen jetzt wieder öfter zusammen schwimmen. Kontrollier mal deine Atmung. Die pusht mich. Und Ellbogenhöhe. Die will mich dazu bringen, das Beste aus mir rauszuholen. Das war echt schon viel besser, kleine Badenixe. Nächstes Mal arbeiten wir dann an deinem Beinschlag. Und jedes Mal, wenn ich einen Fortschritt mache, ist sie so stolz auf mich. Ich bin richtig stolz auf dich. Tanja merke ich erst, wie anstrengend es für mich ist, ständig unter Leuten zu sein. Oh Gott, das tut so gut. Ja, beste Entscheidung zu Hause zu kommen. Ja, siehst du, du musst mir halt einfach glauben. Ich weiß nicht, warum ich immer so ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mal was absage. Baby, ihr kennt euch seit 19 Jahren. Henry kann nicht erwarten, dass wir zu jeder Show kommen. Ja, also, wir waren wirklich immer füreinander da und haben uns supportet. Also wirklich, ohne Henry wäre ich in meinem Leben nicht da, wo ich bin. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hätte ich ganz schön beeinflusst. Naja, also ich hätte definitiv nicht meinen Podcast und wahrscheinlich hätte ich nie gecheckt, dass ich queer bin. Und ja, guck mal, genau das meine ich. Du machst deinen ganzen Selbstwert irgendwie von ihm abhängig und hä, natürlich hättest du das alles auch ohne ihn geschafft und ohne ihn dich geoutet und so. Du machst dich kleiner, als du bist. Kann ich ein bisschen heißes Wasser nachlassen? Klar. Weißt du, ich weiß, du willst es irgendwie nicht hören, aber ich möchte einfach nur dein Bestes. Ich will auch nur dein Bestes. Ich weiß. Oh, und ich weiß auch, dass ich nur einen Job finden muss. Auf die Dauer machen mich diese ganzen Kurse echt fertig. Hast du noch was gehört? Oh, nee, bitte nicht. Jetzt keinen Bock drauf. Okay. Ich will jetzt einfach nur entspannen, okay? Ja, klar. Du siehst so schön aus mit nassen Haaren. Ich lehne mich an Tanja an und ihre Hand wandert meinen Arm entlang, meinen Hals, meinen Nacken. Sie wickelt eine Haarsträhne um ihre Finger. Ich spüre ihre Brüste an meinem Rücken. Meine Beine zwischen ihren. Sagst du das? Ihre Hand legt sich um meinen Hals. Schau ich an. Sie dringt in mich ein. Ich lasse mich nach unten gleiten. Spüre sie tiefer in mir. Ich halte die Luft an und tauche unter. Ihre Hand legt sich auf meinen Kopf. Fuck! Tanja, ich kriege keine Luft. Hey, hey, entspann dich. Lass dich doch nicht ertrinken. Hey, ist gut. Hey, kann ich zurückrufen? Ich transkribiere gerade. Hey, Yara, wir hatten gerade das Treffen mit der Produktionsfirma. Fuck. Oh, fuck. I'm so sorry. Ist heute Montag? Ja. Scheiße, Sina. Ich hab's komplett vergessen. Das haben wir gemerkt. Es tut mir echt leid, es ist einfach fucking unangenehm. Ja, kein Ding. Ich habe dich halt entschuldigt und meinte, du bist krank geworden spontan. Okay, und was haben die dann gesagt? Naja, was sollen die dann schon sagen? Also, es war halt am Ende okay, aber warte, was geht mit deinem Handy? Sorry, warte. Ja. Oh Mann, danke, Sina. Du hast mir echt den Arsch gerettet. Ja, kein Ding. Das Treffen war jedenfalls echt gut. Ja? Ja, sie wollen eine neue Staffel machen. Was? Oh mein Gott, for real? Ja, die Zahlen sind halt einfach mega. Ruf trotzdem Petra vielleicht morgen einmal an und sag ihr, dass du Magen-Darm hattest oder irgendwie du? Ja, auf jeden Fall. Ja, mache ich. Gute Idee. Wie läuft's denn bei dir? Was machen die Interviews? Ich bin dran. Also die Folge wird mega. Nach Sinas Anruf lege ich mein Handy weg. Also eigentlich hat sie alles gegen mich verwendet, was ich ihr je im Vertrauen erzählt habe. Ich sei traumatisiert und deshalb müsste sie für mich entscheiden, wer und was mir gut tut. Ich war einfach so unglaublich durch, so leer und ausgelaugt und bin dann einfach geblieben. Mein Gesicht war komplett zugequollen und ich habe mir dann auf der Arbeit irgendwelche Ausreden ausgedacht. Sowas wie ein Unfall im Fitnessstudio oder ich bin irgendwo gegengestoßen. Ja, und da hat auch niemand nachgefragt, weil die wussten ja irgendwie, ich bin lesbisch und mit einer Frau zusammen und da passiert sowas nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist, aber als es plötzlich klingelt... Hallo? Hey, ich bin's. Steht Tonja vor der Tür. Was machst du denn hier? Du hast nicht auf meine Nachrichten geantwortet. Ich habe mir Sorgen gemacht. Sorry. Du, ich muss wirklich was schaffen heute. Ich bin gerade am Arbeiten. Hey, ich habe Essen dabei. Willst du mich nicht hochlassen? Und zum ersten Mal seit Wochen merke ich, dass ich gerade eigentlich lieber für mich wäre. Teil 1 von Nixe. Ein Hörspiel in 6 Kapiteln von Tia Morgan. Dieses Hörspiel ist für alle, die uns von sich erzählt haben. Für alle, die uns zugehört haben. Für alle, die es brauchen. Für alle, die die Entwicklung begleitet haben. Alle Freundinnen, durch die das Stück gewachsen ist. Danke. Das Buch, aus dem Tonja Yara an einer Stelle vorliest, heißt Archiv der Träume. Und ist von Carmen Maria Machado. Nixe. Mit Shari Asher-Crossen, Jasko Fiede, Lukas von Horbatschewski, Eva Meckbach, Hannah Müller, Naomi Kelechi Odiambo, Joao Dorey, Tanaskul Sapok, Jenaba Samura, Georgina Wernkamp und Sarah Claire Ray. Technische Realisation und Sounddesign Jean Shimchak. Komposition und Sounddesign Philo Chungi. Regieassistenz Paula Holzhauer. Regie und Besetzung Tia Morgan. Dramaturgie Felicitas Arnold. Eine Produktion von Tia Morgan im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks für die ARD 2025. Falls du dich in dieser Geschichte wiederfindest, findest du in den Shownotes Links zu Beratungsstellen, an die du dich anonym und kostenfrei wenden kannst. Du bist nicht allein. In Teil 2 kannst du meine Geschichte weiterhören. Wir freuen uns riesig, wenn du das Hörspiel likest, bewertest, kommentierst, teilst und vor allem all deinen FreundInnen empfiehlst. Schick uns auch gerne deine Gedanken an hörspiel@wdr.de. Wir freuen uns, von dir zu lesen. Bis bald. Zu viel Zeit, ziemlich tief, hört nicht fest. das fließt keiner bleibt. Ziemlich tief hat mich fest, ziemlich tief hat mich fest. Komm nicht nah, bleib nicht weg. Bloß zu viel, bloß perfekt. Sag den Namen, sie vergangen ihre Zeit. Sag mir jetzt, ist zu viel, ist perfekt. Bist zu viel, bist perfekt, sag denen und sie vergeuden ihre Zeit. Zieh mich tief, halt mich fest, zieh mich tief, halt mich fest. Komm nicht nah, bleib nicht weg, bist zu viel, bist perfekt, sag denen und sie vergeuden ihre Zeit. Und jetzt eine Podcast-Empfehlung. Ihr liebt Science-Fiction-Hörspiele? Dann besucht einfach das Portal. In diesem Hörspiel-Podcast erwartet euch die Zukunft jeden zweiten Donnerstag in der ARD-Audiothek.